Kundgabe 243. Empfangen durch Bertha Dudde am 31.12.1937. Gedenket des Todes. Vernichten wird der Herr alles, was wider ihn ist, und auferstehen wird, wer im Herrn verharret. Mein liebes Kind, es ist des Herrn Wille, dass dir gegeben wird jetzt und alle Zeit, die du im Herrn auf Erden wandelst. Denn sein Wort soll gelehrt werden wieder auf Erden, so wie es euch der Herr erteilt. Im Glauben darf die Menschheit nicht wankend werden. Sie soll zurückgeführt werden zur reinen Lehre Christi. Und es werden euch Wege gewiesen werden, die allein zu gehen euch nicht möglich wäre. Aber von Gott geleitet, werdet ihr alle Hindernisse überwinden. Siehe, der Heiland legt es dir ans Herz, eingedenk seines Leidens auf Erden, alles auf dich zu nehmen, was er dir auferlegt und wozu er dich auch bestimmt hat. Er wird dir immer zur Seite stehen und in jeder Not wirst du seine Nähe fühlen und niemals verlassen sein. Doch ringe dich zu festem Gottvertrauen durch, dann wird dir alles leicht werden und aus Liebe zum Heiland wirst du stark sein und alles geduldig ertragen können. Seine göttliche Liebe bietet dir einen sicheren Schutz, wenn es auch manchmal scheinet, als drohe dir Unheil. So bist du doch in seiner Hut so treu geborgen, dass du nicht bangen darfst. Darum ringe und bete unaufhörlich um festen Glauben und tiefes Gottvertrauen, auf das du allem Widerstand entgegensetzen kannst, das dir von außen droht. Und in voller Zuversicht nimm heut auf. Gedenket des Todes. Doch soll euch dieser Gedanke nimmermehr erschrecken, denn ihr selbst könnt euch die Stunde des Todes zu unermesslicher Glückseligkeit gestalten, wenn sie für euch nur den Übergang bedeutet aus diesem Leben in ein strahlendes, helles Jenseits. Was habt ihr dann zu fürchten? Ihr lasset alles Leid der Erde zurück und gehet ein in ein Reich, wo alle Mühsale von euch genommen sind und euch ein ewiges Leben bereitet ist in der Nähe des Heilands. Wehe euch aber, wenn für euch die Stunde des Todes nicht die Erlösung bedeutet, aus Erdenpein. Wenn ihr das Erdental nur verlasset, um in Dunkelheit zu irren, belastet mit eurer Erdenschuld und unfähig, euch aus dieser Dunkelheit zu lösen. Und daher lasset euch warnen, ehe diese Stunde gekommen ist. Gedenket der Stunde und werdet euch klar, dass ihr allein euch diesen wie jenen Zustand schaffet auf Erden, dass euer Wandeln auf Erden ausschlaggebend ist, ob für euch die Stunde des Todes eine Pforte zur ewigen Seligkeit oder der Eingang ist in die Dunkelheit. Besinnt euch, wie viel schwerer es euch dann wird, dem Licht euch zuzuwenden und wie viel Möglichkeit ihr jetzt noch auf Erden habt, den Zustand leicht zu erreichen, durch den euch ein seliges Sterben beschieden ist. Und wenn ihr einmal darüber nachdenkt, dass ihr doch nicht wisst, wie lange Zeit euch noch auf Erden gewährt ist, so seid dem himmlischen Vater für jede Warnung dankbar, die er aus übergroßer Liebe euch immer wieder zugehen lässt durch seine Boten. Bedenket dies und strebet. Strebet unaufhörlich nur nach dem Ziel, das Erdenleben nutzbringend für die Seele zu leben. Und wandelt so auf Erden, dass ihr jede Stunde bereit seid, vom Vater abberufen zu werden. Ihr gehet ein in ein neues Leben. Sorget, dass euch dieses in himmlischer Schönheit erstrahle, dass ihr alles, was euch der Vater bereitet hat, in Ewigkeit empfangen dürfet aus der Hand des Vaters. Doch wehe, wenn ihr das Erdenleben eintauschet gegen ein Dasein im Jenseits, das zu verlassen euch unendliche Anstrengung kostet und wo ihr in Leiden und Selbstqualen der ungenützten Erdenzeit reuevoll gedenket. Darum achtet der Mahnungen, die euch gesandt werden, und bleibet stets eingedenk des Todes, der jede Stunde an euch herantreten kann, und bittet den Vater innig, dass er sich erbarmen möge und euch die Erkenntnis sende, ehe es zu spät ist, und er wird euch erhören. Amen.